Von Zusammengehörigkeit und Brüderlichkeit ist die Rede. Das Ich geht auf in der Masse. Ja, es erfährt eine Steigerung des Ichs. Und von tieferen, geheimnisvollen Mächten ist die Rede. Von etwas, das ganz tief aus der Menschheitsgeschichte zu stammen scheint. Und das sich, das ist für uns heute sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, mit Opferfreude verbindet. Mit Gläubigkeit, etwas Sakrales, mit, wie Zweig schreibt, der Magie der Fahnen. Man merkt dem Schriftsteller an, wie deutlich ihm diese Gefühle, auch in der Erinnerung, das ist aus der Erinnerung geschrieben, noch vor dem inneren Auge stehen und wie er sich zugleich verwundert darüber, dass das, was bei seinem Ende alle als Verbrechen empfanden, als große, als gigantische Menschheitskatastrophe, dass das so hehre Gefühle hervorrufen konnte. Gemeinschaft, Zusammengehörigkeit, über sich selbst hinauswachsen, einem Größeren zugehören. Opferfreude, sagt Zweig, sei dabei gewesen, Abenteuerlust natürlich, aber auch reine Gläubigkeit. Also etwas, das wir in einer heute etwas kühleren Sprache wahrscheinlich Solidarität, Altruismus und Unschuld nennen würden. Die Zeit des Krieges, der Ausnahmezustand des Gefühls, evozierte offenbar nicht nur die Bestie, sondern vor allem das Beste im Mann. Dichterfolklore vielleicht. Ein anderer Schriftsteller, Karl Zuckmayer, hat ebenfalls aus der Retrospektive seine Gefühle im August 1914 beschrieben, als er sich als Kriegsfreiwilliger der deutschen Armee anschloss. Mit jedem Kilometer, schreibt er, den wir durch deutsches Land fuhren, ging etwas in mich ein. Es bündelte sich im Kopf zu hellen, blitzhaften Funken, die allmählich mit dem Steigen der Sonne in Leib und Seele eine durchdringende Wärme erzeugten, eine zauberhafte Lust, fast Wollust des Miterlebens, Mitdabeiseins. Ich habe einen solchen Zustand von Überhellung und Euphorie später noch ein- oder zweimal im Feld vor Angriffen im Augenblick der Entscheidung erlebt, sonst nie mehr. Diese Euphorie der Kriegszeit fasst Zuckmayer in einem Wort zusammen, das uns im Zusammenhang mit Krieg völlig fehl am Platz zu sein scheint. Liebe. Wir waren von einer Liebe erfüllt, die uns für alles andere taub und blind machte. Ja, wir zogen in diesen Krieg wie junge Liebende. Und wie diese hatten wir keine Ahnung von dem, was uns bevorstand. Wie Liebende, welche die Wirklichkeit der Liebe nicht kennen, nichts wissen von ihrer Herrschsucht, ihrer Grausamkeit und ihrer Gewalt. So stürzten wir uns hinein, heißhungrig, maßlos, exaltiert. Und wieder, wie Liebende, von uns selbst und unserer eingebildeten Unwiderstehlichkeit berauscht. Dichterfolklore, übersteigerte Form der alten deutschen Innerlichkeit, verdruckster Nationalismus. Uns ist heute nicht nur diese Sprache, sondern wahrscheinlich für die meisten von uns auch dieser Zustand fremd. Angesichts eines Geschehens, das wir mit Massensterben, mit Menschenvernichtung verbinden. Ich denke aber, wenn wir Krieg begreifen wollen, kommt es darauf an, die Gefühlswelt zu verstehen, aus der er seine fatalen Potenzen bezieht. Da sehen wir uns also an, diese Gefühle. Die Nationen, die sich am Ersten Weltkrieg beteiligten, schickten keine Söldner und Stellvertreter mehr aufs Schlachtfeld, sondern die Jugend. Junge, oft idealistische Männer, denen ihre Gesellschaften einen ganzen Katalog von höchsten Werten mitgegeben hatten. Fairness, Kameradschaft, Liebe zur Familie und Heimat, Anstand und die Bereitschaft zum Selbstopfer. Der Krieg, den ja alle Kriegsparteien als Verteidigungskrieg ansahen, des Vaterlands oder der Zivilisation, appellierte an die altruistischen Empfindungen hochgestimmter und in Jugend- und Sportbewegungen seit langem auf diesen Ernstfall vorbereiteter junger Männer. Da dieser Krieg der erste literarische Krieg war, in einem Doppelsinn, noch nie konnten so viele Soldaten lesen und schreiben, und noch nie waren so viele Schriftsteller aktive Soldaten, wissen wir über diese Gefühlswelt nicht nur aus Quellen, die später propagandistischen Zwecken dienten, wie die berühmten Kriegsbriefe gefallener Studenten. Nicht nur in diesen idealistischen Episteln ist von Liebe mindestens so häufig die Rede wie von Opfer und von Weihe. Du hast ja keine Ahnung, was Liebe zum Vaterland ist. Wir selbst kannten es kaum, heißt es im Brief eines Soldaten vom 8. August 1914. Ein Monat später ist er an der Marne gefallen. Ähnlich ekstatisch ist auch die Reaktion des allerdings erheblich älteren Ernst Barlach, der im August 1914 an seinen Verleger Ernst Pieper schreibt: Das Erleben dieser ganzen Zeit seit dem 1. August kann ich nur einem großen Liebesabenteuer vergleichen. So erschüttert und entselbstet es mich. Es ist ein großes Glücksgefühl, außer sich zu sein, erlöst von sich. Diese und andere Exaltationen einer opferwilligen Generation ließen den deutschen Philosophen Max Scheler von der Kriegsmoral als einer Vorstufe zur religiösen Liebesmoral sprechen. Diese Liebesekstase, das sollten wir nicht vergessen, war keine deutsche Spezialität. Der zeitgenössische englische Historiker Roland Stromberg meinte über die Kriegsfreiwilligen des Großen Krieges: Sie trieb nicht, wie Freud meinte, einen Drang, ihre Mitmenschen zu töten, zu hetzen oder zu foltern. Was sie empfanden, glich eher der Liebe. Wir reden über Krieg. Das hier war eine Liebesschlacht, formulierte der amerikanische Schriftsteller F. Scott Fitzgerald 10 Jahre später über den Krieg. Ein Jahrhundert von Mittelstandsliebe wurde hier hingeopfert. Man kann nur ahnen, was gemeint ist. Insbesondere die Gebildeten unter diesen Soldaten verkörperten diese Liebe, Mittelschicht, in dem Sinne, dass es eine Form des Nationalismus war, die nicht wie das Nationalgefühl der Älteren primär auf die Institutionen ihrer Gesellschaft, also auf König oder Armee, auf Altar oder Kaiser gerichtet war, sondern in einem umfassenden Sinn abstrakt war, als spirituelle Erneuerung bei den Franzosen, als so eine Art von Unio Mystico bei den jungen Deutschen. Diese überschwängliche Opferbereitschaft prallte auf eine Kriegsrealität, die nichts anderes als das, nämlich das Opfer forderte. Von heldenhaftem Nahkampf, von jubelndem Vorwärtsstürmen, wie sich junge Männer das vielleicht erträumt hatten, konnte in diesem Krieg schon bald nicht mehr die Rede sein. An der stillgestellten Front im Westen waren die Männer mit etwas völlig anderem konfrontiert als mit einem realen, lebenden, normal gefährlichen Feind. Sie begegneten dem Moloch, der das, was sie so freudig angeboten hatten, das Blutopfer, mit gefräßiger Gier Jahr um Jahr galonenweise annahm. Nicht der Feind war schrecklich, sondern der Krieg. Er war auch wieder in der Sprache der Zeit Prüfung, und zwar in einem gänzlich sakralen Sinn, als Blutopfer. Nicht der menschliche Gegner trat den Soldaten entgegen, sondern ein apokalyptischer Feuerball. Krieg war nicht das, was Menschen taten, sondern was ihnen angetan wurde. Für uns vielleicht heute sehr schwer zu verstehen, aber nicht wenige Soldaten fantasierten sich als weltliche Stellvertreter des Gekreuzigten. Sie waren nicht Täter, sie waren selbstverständlich auch nicht Mörder. Sie waren das erste Opfer dieses Krieges. Dass junge Männer glaubten, sich mit dem Krieg auf ein kurzes, schnelles Abenteuer einzulassen, dass sie das Risiko nicht berechneten, nämlich dass sie dieses Abenteuer das Leben kosten könnte, das würden wir Friedensgewohnten heute vielleicht sogar noch verstehen. Aber Liebe und heilige Schauer und Blutopfer und Volksgemeinschaft, was hatte 1914 Besitz von den Menschen ergriffen? Gab es 1914 überhaupt eine weit verbreitete Augustbegeisterung? Historiker bezweifeln heute, dass sich alle wie ein Mann in den Kriegstaumel gestürzt hätten. Die Menschen reagierten anders in den Städten als auf dem Lande. Massenversammlungen und Massenerregung konnten sich nur bilden, wo viele Menschen zusammenlebten und die Kommunikationsmittel dafür sorgten, dass Nachrichten möglichst schnell möglichst viele Menschen erfassten, also in den Städten. Dort wird das schöne Wetter die Stimmung beeindruckt haben und Die schnellere Verbreitung der Nachrichten begünstigte die Propaganda, die manch einer für die eigentliche Quelle dieser Augustbegeisterung hält. Von allgemeinem Jubel in Deutschland und anderswo, von verbreitetem Kriegstaumel und Hurra-Patriotismus wird heute niemand mehr sprechen. Aber es sind auch wiederum die Wünsche der Nachgeborenen, wenn wir heute nun glauben, aus den Reaktionen der Bevölkerung wiederum das Gegenteil, nämlich überwiegend Angst und Zweifel herauslesen wollen. Welchen Charakter hatte sie denn also, diese Begeisterung des Augusterlebnisses? Chauvinistischen Taumel wird es in allen europäischen Ländern mit ausgeprägtem Nationalstolz und Militarismus gegeben haben, und das gilt eigentlich für alle Kriegskontrahenten. Deutschland stand nicht allein mit seinem nationalstolzen Militarismus. Womöglich aber entspricht es eher unserem heutigen Sprachgebrauch, unter Begeisterung jubelnde Zustimmung zu verstehen oder vielleicht eher jubelnde Zustimmung zu verstehen. Denn den zeitgenössischen Quellen zufolge bestimmte nach der Kriegserklärung im Deutschen Reich vor allem schweigender Ernst die städtischen Massen, ging es feierlich und entschlossen zu, ja wieder mit heiligem Ernst. Das hat nun allerdings mit nationalistischem, chauvinistischem Taumel, wie wir uns den vielleicht heute vorstellen mögen, nichts zu tun und nicht sicherlich mit schierer Abenteuerlust oder mit kulturloser Blutrünstigkeit. Dieses Gefühl war auch nichts, was Propaganda, von der es damals reichlich gab, in 0,0 zu produzieren vermochte. Die Gefühle vieler Menschen, ich sage das nochmal, nicht nur in Deutschland, schienen aus tieferen Schichten an die Oberfläche zu steigen, aus Quellen, die Ideologie und Propaganda nicht herstellen, wohl aber anzuzapfen vermögen. Diese überwältigende nationale Einigkeit, und dass es die gab, darüber kann es keinen Zweifel geben, schreibt Michael Jeißmann, sowohl über die Deutschen wie auch die Franzosen im Moment der Kriegserklärung, schien die Wiederkehr einer historisch aufgeladenen und potenzierten großen Zeit als heilige Gegenwart anzukündigen. Was stieg da auf aus dem, um es mit Morris Halbwachs zu sagen, kollektiven Gedächtnis der Menschen? Allerdings wird Krieg mit der Moderne in Verbindung gebracht. Demzufolge ist Krieg die nach außen gewandte Gewalt der sich konstituierenden Nationalstaaten, die nach innen ein Gewaltmonopol durchgesetzt, also die endemische Gewalt unterbunden und kanalisiert hatten. Das, denke ich, ist zu kurz gesehen, denn diese Funktion hatte Krieg, um nur ein Beispiel zu nennen, schon bei den Griechen der archaischen Zeit. Krieg ist die Stellvertretung des Männerbundes, stellvertretend für die Gesellschaft, kämpfen Männer aus, was ansonsten die Textur dieser Gesellschaft zerreißen könnte. Insofern hatte Krieg immer schon mit Gemeinschaft zu tun. Woher aber das Sakrale des Krieges, der heilige Ernst, die ekstatische Feier des Blutopfers, all diese Gefühle der Außerordentlichkeit, die noch den ersten industrialisierten Massenkrieg auf europäischem Boden begleiten. Krieg ist stets Krieg der Erinnerungen. Und Krieg kommt in der Tat von ganz weit her. Und diese Erinnerungen reichen weiter zurück als die, von der wir wissen, dass sie zur Gefühlswelt des Ersten Weltkriegs gehören. Die Franzosen erinnerten sich an die Schmach von Versailles 1871. Die Deutschen erinnerten sich an so konträre Ereignisse wie den 30-jährigen Krieg, Erinnerung an Niederlage und Zerstörung. Und 1813 in Erinnerung an den Triumph über den Usurpator Napoleon. Aber das kollektive Gedächtnis, das denke ich wirklich, reicht tiefer. Die Frage ist, wohin? Krieg ist ganz offenkundig etwas, das sich mit mächtigen, aus der tiefen Schicht kollektiver Erinnerung herrührenden Emotionen verbindet. Wenn man über Krieg redet, glaube ich, kann man nicht versäumen, über Emotionen zu reden. Diese Gefühle bestehen nicht aus aggressiven Anteilen allein. Ihre Macht rührt aus Motivstrukturen, die wir als das Gegenteil von Aggression auffassen und die uns sicher auch heute noch in kühleren, individualistischen Zeiten als eher positiv erscheinen. Altruismus, Aufopferung für die Gemeinschaft, naja, ganz so weit sollte es vielleicht nicht gehen. Krieg, so sehr sich seine Formen im Laufe der Jahrhunderte auch unterscheiden, mobilisiert offenbar archaische Gefühle, denen man sich weit schwerer entziehen kann als äußerer Macht, Herrschaft, Unterdrückung, Patriarchat. Warum? Weil diese Gefühle für uns noch immer, und auch aus gutem Grund, das Gute repräsentieren. Krieg ist gefährlich, weil er offenkundig Quellen des Guten anzapfen kann. Dieser Befund ist sicher paradox. Männer ziehen, hieße das ja, seit Menschheitsgedenken in den Krieg nicht, um ihr Aggressionspotenzial auszutoben, nicht, weil sie Vergnügen am Töten hätten und noch nicht einmal ausschließlich aus Bereicherungslust, was man vielleicht noch am ehesten verstehen könnte. Sie sehen sich weder bei den griechischen Phalangisten noch als Infanteristen im Ersten Weltkrieg als Täter oder gar als Mörder. Untersuchungen sagen das ganz deutlich, Soldaten sehen sich nicht als Täter. Männer sehen sich im Krieg nicht als Männer, die töten, sondern als Männer, die sterben für andere. Sie sehen sich als Opfer, das ihnen die Liebe zur Gemeinschaft abverlangt. Und es ist dieses Opferdenken, das den Krieg mit einer heiligen Handlung verbindet. Ich mache jetzt einen großen Sprung in eine sehr frühe Geschichte. Für den Altertumsforscher Walter Burkert ist Krieg wie die Religion eine, wie er das nennt, anthropologische Universalie. Denn alle Menschen, alle Kulturen führen Krieg, in welcher Form auch immer. Wie eng Krieg mit Religion verbunden ist, zeigt sich nicht nur an der Angewohnheit der Griechen oder Römer, vor der Schlacht zu opfern oder an den Feldgottesdiensten aller christlichen Heere, was uns als obszön erscheint. Konrad Lorenz leitet Krieg als heilige Handlung, die ehrfürchtige Schauer hervorruft, aus ganz, ganz tiefen Schichten ab. Wir haben eine Gänsehaut, sagt er, weil sich unter der zivilen Schale der Pelz unserer Vorfahren sträubt. Ich zitiere Konrad Lorenz: Was als Erhaben, als Enthusiasmus erlebt wird und gilt, erweist sich so als biologisch-genetisch verwurzelt eine in früheren Stadien funktionelle Verhaltensweise zwischen Angst und Aggression, die sich in fortgeschrittener Zivilisation noch immer als Gefühl manifestiert. Die sakrale Aura, die Krieg seit Menschheitsgedenken umgab, der heilige Schauder, den er hervorruft, deuten darauf hin, er ist und er war religiöse Opferhandlung. Nichts liegt natürlich näher, als darin uralten Priestertrug zu erkennen, dessen Opfer auch noch die jungen Männer waren, die sich im Ersten Weltkrieg begeistert hinzugeben bereit waren. Hören wir noch einmal Ernst Barlach. Das ist fast obszön, das vorzulesen. Ernst Barlach sagte, Opfer ist eine Lust. Die größte sogar. Ich weiß es längst, es ist Vergottung, Aufgehen im Ganzen, Erlösung. Naja, denken wir, da haben die Feldherren nicht immer schon den Krieg geheiligt, um willfähriges Kanonenfutter zu gewinnen? Schon, aber es ist ihnen stets auch gelungen, weil Opferbereitschaft für die Gemeinschaft aus Quellen herrührt, aus der auch die großen Weltreligionen ihre Kraft beziehen. Das aber ist kein bloßer Überbau, sondern knüpft, wie insbesondere Walter Burkert und jüngst Barbara Ehrenreich gezeigt haben, an reale menschliche Erfahrungen, an soweit wir über die was sagen können. An ein menschliches Trauma, vermuten diese beiden jetzt einmal, das sich im kollektiven Gedächtnis so verankert hat wie der Schmerz, den der menschliche Körper nie vergisst. Es ist eine Erinnerung, behaupten beide in einer durchaus gewagten These, die aus einer Zeit herrührt, in der die Menschen noch nicht die geschickten Jäger und mutigen Krieger waren, sondern in der sie Opfer waren. Opfer der großen Raubtiere in der Savanne am Ende des Pliozäns. Diese These ist, wie gesagt, gewagt. Ich finde sie faszinierend und ich hoffe, dass Sie mir auf diese Reise in die Vergangenheit gerade deshalb eine Weile folgen mögen. Krieg, sagte ich, hat mit Erinnerung zu tun und das ganz handgreiflich. Dass man nie vergisst, was man unter Schrecken Schmerzen oder auf einen Schlag gelernt hat, ist altbekannt und wurde immer gerne angewandt. Es findet sein Echo im Ritterschlag zum Beispiel, der den jungen Ritter daran erinnern sollte, nie den Schwur auf den Lehensherren zu vergessen. Besonders qualvolle Initiationsriten bauen auf diesen Effekt. In deutschen Dörfern soll den Jungen die Lage der Grenzsteine in der Ackerflur durch Prügel vor Ort eingebläut worden sein. Auch gemeinsame Verbrechen, man weiß das von Geheimbünden, helfen Erinnerung und der Loyalität auf die Sprünge. Alle Instinkte aber werden angespannt, wenn es um das Leben selbst geht. Höchster Ernst beruht auf der Drohung des Todes, formuliert Walter Borkert. Intelligente Lebewesen werden die lauernden Löwen und Säbelzahntiger nicht vergessen und auch nicht die Erfahrung, ihnen entkommen zu sein. Der stärkste Zauber, der alle Kräfte mobilisiert, geht von der Todesdrohung aus. Sie und ihre Überwindung sind das Thema aller Religion. Möglich, dass nur Männer gern vergessen, dass unsere Vorfahren nicht als raffinierte Jäger aus den Regenwäldern des Miozäns heraustraten, sondern als mehr oder weniger friedfertige Affen, die den schnellen Raubtieren der Savanne hoffnungslos unterlegen waren. Die amerikanische Sozialwissenschaftlerin Barbara Ehrenreich nennt es in ihrem neuesten Buch Blutrituale geradezu das Urtrauma der ersten Menschen, sich in einer feindlichen Welt gegen den lauernden Fressfeind nicht wehren zu können. An der Wiege der Menschheit steht nicht erfolgreiche Aggression, sondern Hilflosigkeit und Angst. Lange vor dem jagenden Menschen, schreibt Ehrenreich, muss es den gejagten Menschen gegeben haben. Die prähistorischen Raubtiere, sagen Burkhardt und Ehrenreich, waren die ersten Wesen, denen Menschen geopfert haben. Das, was diese Raubtiere an der Verfolgung der flüchtenden Horde hinderte, was sie aufhielt, weil es das war, was sie wollten, war Fleisch, Menschenfleisch. Das Opfer von Fleisch beschwichtigte das Raubtier. Dieser Effekt ist in der Tierwelt tatsächlich biologisch verankert, das wissen Sie alle. Spinnen überlassen dem Angreifer ein Bein, um sich zu retten. Eidechsen opfern dem Räuber ihren Schwanz. Beim Mensch wie Tier wird dem sich nähernden Raubtier die eigene Nahrung überlassen. Horden, das ist auch bekannt, viele Ethnologen und Anthropologen berichten darüber, Horden opfern die Schwächsten oder Ältesten. In religiösen Riten taucht diese Beschwichtigung der drohenden Gottheit im Tier- und im Menschenopfer auf. Und bis in dieses Jahrhundert hat sich eine Sitte erhalten, die ihren Ursprung aus der archetypischen Fluchtsituation gar nicht verleugnen kann, das Fingeropfer. Mir war das neu, ich weiß nicht, vielleicht ist es Ihnen auch neu. Auch Menschen werfen dem Verfolger ein Stück von sich selbst zu, pars pro toto, ein Teil, um das Ganze zu retten. In diesem Fall wird ein Fingerglied hergegeben, um den ganzen Menschen zu retten. Das Fingeropfer ist eine Sitte, die in Indien erst die britische Kolonialregierung verbot. Und interessanterweise einige Höhlenzeichnungen aus dem Paläolithikum, das ist wirklich verblüffend, zeigen neben normal geformten Händen auch solche, denen eines oder mehrere Fingerglieder fehlten. Kann einen anderen Grund sein haben. Aber Flucht und Opfer sind in den Märchen und Mythen fest verankert. Held oder Heldin müssen auf ihrer abenteuerlichen Flucht vor dem Bösen, dem Raubtier, dem Feind, stets etwas zurücklassen, um die Verfolger aufzuhalten. Im Falle von Jason und Medea, nur dieses eine Beispiel nehme ich, war es wirklich ein Menschenopfer. Walter Burkert schließt daraus auf eine Umwandlung des biologischen Impulses in einen kulturellen. Was Tieren ihr biologisches Programm gebietet, haben Menschen bewusst als Kalkül eingesetzt. Ich gebe einen Teil von mir, damit ich als Ganzes überlebe.